Chinese Whispers. Eine Improvisation von und mit Daniel Aschwanden und Peter Stamer. Musik Oliver Stotz. Behaglich lehnst du dich in den Ledersessel in deiner Anwaltskanzlei. Du bist zufrieden. Du greifst zum Regal und holst die Flasche mit dem teuren amerikanischen Whisky, schenkst dir ein Glas ein und lässt das Getränk genüsslich auf der Zunge zergehen, bevor du es runterschluckst. Du starrst durch die regennassen Scheiben hinaus auf den Alltag Pekings. Ein Fahrer müht sich ab, tritt die Pedale seines Lastdreirades, hochbeladen, eine Ameise unter Ameisen. Gestalten gehen vorbei, von beiden Seiten, massenhaft. Du warst im Büro der Weltbank diesen Morgen und du warst erfolgreich. Der Kredit ist besiegelt. Red Tourism, roter Tourismus. Ein neuartiges Konzept, dem sich sogar die Weltbank nicht verwehren konnte. Die ganze Geschichte der Kulturrevolution neu aufgearbeitet in einem gigantischen Themenpark für inländische und ausländische Touristen. Tausende und Abertausende werden hinströmen nach Sichuan. Du hast es geschafft. Du bist 50 Jahre alt und stehst im Zenit deines Lebens. Und heute, heute ist der Tag. Du bist ein Wanderarbeiter, der im Vorzimmer des Anwalts sitzt und mit 14 anderen Kollegen auf seinen Einsatz wartet. Der Anwalt hat dich in sein Büro gebeten, weil er einen besonderen Plan für dich hat. Er möchte einen Park der Zukunft erstellen und braucht dazu einen Darsteller, der Mao Zedong verkörpert. Und wie deine Frau schon gesagt hat, bist du ihm total ähnlich. Du hast in etwa den gleichen hohen Haaransatz, die gleiche Leibesfülle und auch das gleiche maushafte Lächeln um deine dünnen Lippen herum. Nach 5 Minuten geht die Tür zum Büro des Anwalts auf. Er kommt heraus und bittet euch in einen großen Saal. Dort stehst du in Reihe und Glied mit den anderen Kandidaten und ihr müsst verschiedene Aufgaben erfüllen. Der Anwalt fragt jeden von euch, was Mao Zedong für euch in eurem Leben eigentlich bedeutet, warum der Red Tourism Park so wichtig sei für das zeitgenössische China und ob du Zeit haben könntest, für die nächsten 10 Jahre Mao Zedong darzustellen in diesem schönen großen Park in Sichuan. Du beantwortest jede Frage nach bestem Gewissen und tatsächlich bittet der Anwalt, die Nummern 1, 3, 9 und 11 aus der Reihe nach vorne zu treten. Stolz machst du einen Schritt nach vorne und hältst die Nummer 11 nach oben, als der Anwalt zu dir sagt, danke, Sie können gehen. Wutentbrannt nimmst du die Nummer und wirfst sie in die Ecke. Du packst deine Sachen und verlässt schnurstracks das Büro und das Gebäude und trittst auf die regennasse Fahrbahn. Du bist ziemlich wütend auf diesen Anwalt, der dir das Blaue vom Himmel versprochen hat. Der dir versprochen hat, dass du die nächsten Jahre in besseren Verhältnissen leben könntest und nicht länger auf diesem Bau arbeiten müsstest. Und jetzt weißt du, dass alles zu spät ist. Du hast einen Tag gefehlt auf der Großbaustelle und wahrscheinlich wird ein Kollege von dir deinen Job übernommen haben. Der Regen peitscht dir ins Gesicht und du schlägst in Kragenhöhe. Rechts von dir entdeckst du ein offenes Lokal. Du gehst hinein und gehst auf die Bar zu, setzt dich hin und bestellst einen Reisschnaps. Du wendest deinen Kopf und siehst in dieser gottverlassenen Bar ein paar abgerissene Gestalten an den wenigen Tischen sitzen. Und einige von ihnen stecken ihre Köpfe zusammen und fangen an zu tuscheln. Einer von ihnen lacht in deine Richtung. Du wendest dich zurück und deinem Glase zu und dann leerst du es mit einem einzigen Zug. Du spürst, wie der Alkohol in dir hochsteigt. Links von der Küche ist ein Spiegel angebracht. Du blickst hinein und schaust dir in dein Mao Zedong-Gesicht, wie es dich perfide anlächelt. Du bist die Köchin in dem Lokal, das für seine Dumplings bekannt ist. Gefüllt mit Karotten und Tofu. Nicht ganz gewöhnlich für Pekinger Küche. Durch die Türe siehst du einen Wanderarbeiter das Lokal betreten. Leicht irritiert, etwas scheu blickt er sich um, bevor er sich hinsetzt. Etwas an seinem Gesicht fällt dir auf und plötzlich wird dir klar. Er sieht aus wie Mao Zedong. Wenn es Geister gibt, das ist er. Sofort erinnerst du dich an die Familie, bei der du vorher gearbeitet hast. Die Frau, die dir die Geschichte erzählt hat aus der Kulturrevolution. Ihr Mann war ein Postangestellter in leitender Position. Seine Untergebenen kritisierten ihn heftig und aus Furcht vor weiteren Maßnahmen, vor Folter, vor Tod, beschloss er, Selbstmord zu begehen. Du bist froh, hier zu arbeiten, in diesem Lokal, wo die Künstler jetzt ein- und ausgehen. Auch auf ihren Blättern siehst du öfter das Porträt des Mao in bunten Farben. Längst haben sie verstanden, dass es sich gut verkauft bei westlichen Kunsthändlern, wenn sie politische Motive auf ihre Blätter bringen. Du nimmst den Wok und schüttest die frisch angebratenen Knoblauchzehen samt der Soße über die frischen Dumplings. Dann, mit zwei Tellern in der Hand, gehst du ins Lokal zum Tisch an der Ecke. Du bist ein 33-jähriger Streifenpolizist, der seit 5 Stunden mit seinem Kollegen im Dienst ist. Ihr beschließt, euer Polizeiauto an den Straßenrand zu parken, um das Essen abzuholen, das ihr vor einer halben Stunde bei dieser Bar bestellt habt. Du öffnest die Tür, gehst hinein, grüßt die Köchin, die gerade Dumplings auf einen Gästetisch stellt und gehst zur Bar, um das Essenspaket entgegenzunehmen. In der Ecke sitzt ein Mann, der merkwürdig in sich zusammengesunken ist. Und jetzt fällt er vom Stuhl. Du gehst auf ihn zu, versuchst ihn anzusprechen, doch er reagiert nicht. Du richtest ihn auf und wieder fällt er in sich zusammen. Du gibst ihm 2 Ohrfeigen in das Gesicht, das dir merkwürdig bekannt vorkommt. Doch der Mann lächelt dich nur blöde an. Der Kollege, der von außen diesen Vorfall gesehen hat, ist gerade reingekommen und er hält den Wanderarbeiter fest, damit du ihn untersuchen kannst. Doch du findest weder Ausweis, noch Aufenthaltsbewilligung, noch Arbeitsgenehmigung. Nichts, bis auf einen weißen, klein gefalteten Zettel, auf dem eine mit Bleistift geschriebene Telefonnummer steht. Mit einem Kopfnicken zu deinem Kollegen hin, gehst du zum Streifenwagen und tippst die Nummer in das Mobiltelefon ein. Nach 4-mal Läuten nimmt an der anderen Seite der Leitung ein Mann ab, irgendwo in Sichuan. Der 45-jährige Ortsvorsteher einer Gemeinde in Sichuan. Eben hebst du deine Stimme zu einer Rede an, als du das Telefon im Nebenzimmer klingeln hörst. Mit einer unwirschen Handbewegung schickst du einen Untergebenen los. Dann sammelst du dich, blickst in die Runde und siehst die fragenden Blicke der Bauern auf dir ruhen. Ein Murmeln und Getuschel ist im Raum. Erneut setzt du an. Bauern, sagst du, und dann beginnst du, wie es dir vermittelt worden ist. Es geht um eine große Sache, erklärst du. Und du hoffst, dass sie jetzt endlich zuhören und dass es dir gelingt, sie zu überzeugen. Sie davon zu überzeugen, dass sie ihre Nutzungsrechte an diesem ganzen Grund abgeben sollen, an eine große Gesellschaft, die diesen Themenpark errichten wird. Du sollst sie davon überzeugen, dass sie ihre jetzigen Berufe verlassen können, dass eine neue Zukunft ihnen offen steht, dass sie mit ihren Pferden nicht mehr die Äcker bewirtschaften müssen in mühseliger Arbeit, sondern Touristen über Wege führen werden, dass sie die alten Geschichten der Kulturrevolution aus Steinbrocken hören werden, in die Lautsprecher eingesetzt worden sind, dass Tausende und Abertausende von Touristen in Bussen herkommen werden und zu ihnen an ihre Essensstände kommen, um sich zu verpflegen, dass sie neue Geschäfte errichten können, dass sie Uniformen geliefert bekommen und Karrieren als Wachpersonal antreten können, dass sie sich steigern können, dass sie in die Zukunft eintreten können, dass eine ganz neue Gegenwart ihnen bevorsteht, dass sie sich glücklich schätzen können, dass gerade sie ausgewählt sind und dass sie nicht zuletzt im Geiste der großen alten Ideen arbeiten werden. Du sitzt inmitten der Bauersfrauen in diesem karg ausgestatteten Dorfgemeinschaftshaus und hörst den Lügen des Dorfvorstehers zu. Wie immer erzählt er euch das Blau vom Himmel herunter, verspricht euch das Gelbe vom Ei, das Braune vom Acker. Du kannst diese Lügen nicht mehr hören, die sie aus Peking versuchen zu verbreiten hier in eurem Dorf. Wütend stehst du auf, noch bevor der Dorfvorsteher geendet hat, und trittst auf die Veranda, die sie vor 20 Jahren an das Haus herangebaut haben. Zündest dir eine Zigarette an und nimmst einen tiefen Zug. Du bist 50 Jahre alt und die Zwillingsschwester eines Wanderarbeiters, der dir von Peking aus immer wieder regelmäßig Geld schickt, weil er dort auf einer Großbaustelle arbeitet. Ohne seine Unterstützung könntest du hier im Dorf nie überleben. Was dir fehlt, ist ein Mann an deiner Seite, mit dem du gemeinsam das Feld bestellen könntest, den Ochsen vor den Karren spannen. Du siehst eben aus wie Mao Zedong und kein Mann hat sich bislang für dich interessiert. In dem Moment, als du die Zigarette auf den Boden wirfst, spürst du von hinten eine Hand auf deiner Schulter. Erschrocken drehst du dich um und du blickst in das schönste Gesicht, das du je in deinem Leben gesehen hast. Ebenmäßige Gesichtszüge, hohe Wangenknochen und für einen Chinesen ungewöhnlich tiefblaue Augen, in die du sofort versinkst. Der Mann vor dir trägt einen schwarzen, makellosen Anzug und eine blaue Krawatte über dem weißen, gestärkten Hemd. Du merkst gar nicht, dass du deinen Mund nicht mehr schließen kannst, als du ihm in die Augen blickst. Mehrmals hebelst du den Kickstarter deiner 125er Maschine hinunter, bevor der Motor anspringt. Jetzt knattert es und du gibst Vollgas, um auf dich aufmerksam zu machen. Aber heute sind fast alle im Versammlungshaus und niemand schenkt dir Beachtung. Trotzig schwingst du dich in den Sattel deiner Maschine und beginnst, Runde um Runde zu drehen. Im ersten Gang wohlgemerkt. Im Vorbeifahren beim Versammlungshaus siehst du, wie ein älterer Mann sich mit einer Bäuerin unterhält. Du kennst ihn nicht, es kommt dir etwas seltsam vor, aber du beschließt, dem keine Beachtung zu schenken. Du fährst über den Platz, weichst einem Wagen aus, weichst einem Bündel mit Stroh aus. Dann wieder gibst du Gas. Hinter dir wallt eine große Staubfahne auf. Du bist der chinesische Vizepräsident der Weltbank und dir gegenüber steht eine Bäuerin. Ach was, das siebte Weltwunder. Als sich die Staubfahne wieder gelegt hat, blickst du sie genau an. Nie hättest du gedacht, dass eine Frau mit 50 Jahren aussehen könnte wie der große Vorsitzende. Ein Geschenk des Himmels, denkst du. Und du denkst an deinen Anwalt, der in Peking gerade heute Morgen mit einem deiner Kollegen der Weltbank den Vertrag unterzeichnet hat für die Errichtung des Red Tourism Parks, wo du heute im Dorf erschienen bist, um mit dem Dorfvorsteher ein Gespräch darüber zu führen. Ein Geschenk des Himmels. Galant, mit deinem charmantesten Hugh Hefner-Lächeln, das du im Playboy-Magazin gesehen hast, nimmst du die Frau an den Arm und geleitest sie zu der schwarzen Limousine, die vor dem Dorfgemeinschaftshaus auf dich wartet. Du öffnest die hintere Tür und bittest sie, Platz zu nehmen. Dann steigst auch du ein und gibst deinem Fahrer ganz nonchalant ein Zeichen, dass er jetzt losfahren kann. Vom Dorfplatz biegt er auf die Landstraße und dann auf die Autobahn ein, die schnurstracks nach Peking führt. Du bist die Großtante einer etwa 50-jährigen Bäuerin. Du kauerst in deiner Küche vor dem Ofen. Gerade hast du ein Feuer entfacht. Nun schlurfst du auf den Vorplatz. Im Haus gibt es kein Wasser. In den Armen trägst du frische, erdige Kartoffeln und frische Zwiebeln, die du waschen möchtest. Von Ferne naht mit giftigem Geheul der Junge mit seinem Motorrad, der dich schon seit Wochen quält. Er bleibt genau vor dir stehen und erzählt etwas von einer Entführung deiner Verwandten. Fassungslos lässt du das Gemüse fallen, dann schwingst du dich auf den Rücksitz und klopfst ihm kräftig auf die Schulter. Er versteht sofort und gibt Gas. Die Maschine setzt an und rast los. Hinaus in die Felder. Links und rechts Pflanzen, Bäume. Ein Wirrwarr, dann ein Loch in der Straße, ein kräftiger Schlag, dein Rücken schmerzt. Und du erinnerst dich an den ersten Kuss vor vielen Jahren hinter einem Gebüsch, das immer noch steht. Wieder ein Schlag. Das Geld fällt dir auf den Boden und du zählst die Münzen, bevor du sie vergräbst und in Sicherheit bringst. Es geht weiter. Dunkel, Licht, Flecken. Du siehst das Handgelenk deines Fahrers bis zum Anschlag gekrümmt. Wieder ein Schlag, beinahe wirft es dich hinunter. Mit letzter Mühe krallst du dich in der Jacke fest, drückst dich ganz eng an den Körper vor dir. Dann biegt dir ins Wäldchen ein, Schatten jetzt, frische Luft, dunkel. Und ganz weit vorne biegt eine Limousine zum Autobahnzubringer nach Peking ein. Du bist der Schweinehirt, der seine Ferkel auf die Weide treibt, um sie dort in Ruhe grasen zu lassen, als du siehst, wie eine schwarze Limousine aus einem Wäldchen herausfährt, verfolgt von einem Motocross-Fahrer, auf dessen Rücksitz eine Frau sitzt. Du bist der wilde Hund, der plötzlich bellend in die Schweineherde einfällt und ein Schwein reißen will. Du bist ausgebrochen von deinem Bauernhof und jetzt treibst du die Schweine vor dir her. Jetzt erwischst du eins. Du bist der Bauer, der auf der Suche nach seinem Hund ist und sieht, wie eine Motocross-Maschine fast eine schwarze Limousine einholt und eine Frau, die hinten drauf sitzt, mit wilden Armbewegungen versucht, die Limousine zum Stehen zu bringen. Als du um die Ecke selber biegst und über ein Ferkel fällst, fragst du dich, wo dein Hund eigentlich ist. Der ist du bist der Fahrer eines Dreirad-Traktors, der jetzt auf dem Feldweg daher gebraust kommt. Du bist ein Schwein, das hinter einem Dreirad-Traktor hinterherhoppelt und sich vergnügt an dem Reifen gütlich zu tun versucht. Du bist ein unheimlich schnelles Schwein. Du bist das schnellste Schwein Chinas. Du bist der Transporter eines Hühnertransportes und du rast Du bist das Ferkel, das von dem Dreirad-Traktor herunterfällt und wild quiekend über die Straße irrt. Du wirst erwischt von der Schippe eines Bauarbeiters, die dich direkt vorne an der Stirn trifft und du fällst in Ohnmacht. Das Letzte, was du siehst, ist ein Schatten, der vorbei... Du bist der betrunkene Dorfvorsteher, der auf seinem Fahrrad nach Hause ist. Du trampelst die Steigung hinan, als du plötzlich eine schwarze Limousine auf dich zukommen siehst. Im letzten Moment weichst du aus und landest im Straßen... Du bist die Magd, die in den Dorfvorsteher verliebt ist und als ihm hinterher, wie du siehst, dass der Dorfvorsteher... Du bist der Großvater der Magd, der endlich seine Suppe bekommen will und der Magd hinterher rennt, weil sie ihm abgeht. Du bist die Suppe, die gerade aus dem Eimer läuft. Du hast große Fettaugen und verursachst ein großes Schmieren. Du bist Schmieren. Der Polizist, der in die Trillerpfeife bläst, weil... Du bist der Schlagstock des Polizisten, der sich gerade auf dem Kopf verirrt, eines Schweins, das sich... Du bist die Wolke, die mitten auf den... Du bist der Regen, der auf die Fahrbahn träufelt und für großes... Du bist die Pfütze, die sich bildet... Du bist das andere Loch, das sich... Du bist der Wind, der plötzlich... Du bist die Frau, die... Stehst vor dem großen Spiegel in dem Großraumbüro und ziehst den Lidstrich nach. Gerade eben hat dich der Fahrer aus dem Auto angerufen und die Ankunft der Limousine des Vizepräsidenten um genau 17.05 Uhr angekündigt. Du legst noch ein wenig Rouge auf und noch ein bisschen Lippenstift und dann verlässt du das Großraumbüro durch die Glastür. Du nimmst den Aufzug vom 73. Stock und kommst unten im Erdgeschoss an. Rechts von dir schläft wie immer der Portier über der Sicherheitszentrale. Dann gehst du vor den Eingangsbereich. In den letzten zwei Tagen hat es geregnet und heute hat es aufgehört. Aber es ist etwas kalt geworden und dich fröstelt ein wenig in deinem Seidenkleid. Gerade jetzt rollt die Limousine knirschend über den Kies die Auffahrt hoch. Als das Auto stehen bleibt, siehst du, wie dein Chef hinten aussteigt und mit seinen strahlenblauen Augen dich anlächelt. Er ist einfach unwiderstehlich, denkst du. Dann siehst du, wie der Fahrer um das Auto herumgeht, die andere Tür öffnet und aus dem Fond des Wagens steigt eine seltsame Gestalt. Ihr Kopf ist komplett eingehüllt in eine schwarze Kapuze. Du bist der Wächter, der jetzt einen Tross auf sich zukommen sieht. Allen voran die Assistentin. Du bewunderst sie, sie ist ein großes Vorbild. Aber sie ist unerreichbar für dich. Heute scheint sie gut gelaunt zu sein. Sie blickt dich an, lächelt dich an, kommt auf dich zu und drückt sogar deine Hand. Du bist erstaunt und versuchst trotzdem stramm zu stehen. Weiter hinten nähern sich jetzt die Gestalten. Neben dem Vizepräsidenten eine Person, den Kopf in eine Kapuze gehüllt. Es erinnert dich an die billigen Movies, die du dir mit deinen Kollegen in eurer Gruppenunterkunft anschaust. Du hast einen Geheimtipp bekommen aus dem Vorstandsbüro der Weltbank. Du stehst neben einem Baum direkt im Vorgarten des Gebäudes und hältst ein Fernrohr in der Hand. Die Stimme hat zu dir gesagt, dass um 17.05 Uhr der Vizepräsident der Weltbank mit einer Überraschung ankommen wird. Du fokussierst mit deinem Fernglas und siehst, wie eine vermummte Gestalt fast über die Treppenstufen stolpert und gerade noch vom Vizepräsidenten daran gehindert wird, aufzuschlagen. Mit einer charmanten Geste nimmt er das Tuch vom Kopf der Gestalt und du erstarrst. Du stellst das Fernglas noch einmal scharf und direkt vor dir auf den Treppenstufen der Weltbank steht Mao Zedong, dein Vater. Dir wird abwechselnd heiß und kalt. Du spürst, wie der Angstschweiß an der Innenseite deines Jacketts herunterläuft. Und die Schweißperlen stehen auf deiner hohen Stirn. Du steckst das Fernglas weg und kurz entschlossen springst du über den Zaun, gehst die Treppenstufen hoch und stehst im Eingangsbereich des Gebäudes der Weltbank. Du wirfst einen Blick auf die Anzeige des Aufzugs und siehst, dass die Gruppe in den 73. Stock hochgefahren ist. Du drückst auf den Knopf, der zweite Aufzug kommt an, du gehst hinein. Mit einem Bing kommst du oben an in einem gläsernen Korridor. Auf der gegenüberliegenden Seite siehst du das Schild Weltbank und hinter der Glastür sitzt die Empfangsdame. Du gehst langsam, aber sicher auf den Eingang zu. Nachdem alle im Besprechungszimmer verschwunden sind, bist du erschöpft. Aber du hast jetzt sicher für einige Zeit nichts zu tun. Deshalb erlaubst du dir, einen Blick auf den kleinen Monitor zu werfen, der unterhalb von der Tischplatte befestigt ist. Mit der Fernbedienung zappst du die 10 Programme von CCTV durch und bleibst dann bei einer dieser Werbungen hängen. Du siehst gerade, wie die Saugnäpfe am Körper einer Frau angebracht werden. Brustvergrößerung. Du lachst, wie doch die chinesischen Frauen für dumm verkauft werden. Dann siehst du, wie westliche Schauspieler in weißen Mänteln wichtige Dinge sagen. In dem Moment geht eine Gestalt an dir vorüber. Du erschrickst, errötest und fragst nach dem Namen. Die Person gibt dir keine Antwort, nickt dir nur zu und geht dann weiter auf die Tür zu. Jetzt, alarmiert, schießt du auf, gehst um dein Pult herum und willst ihn aufhalten, den Fremden. Aber du bist zu spät. Bereits hat er die Klinke heruntergedrückt und die Tür hinter sich zugeschlossen. Du rüttelst 2-3 Mal an der Klinke, aber du kannst die Tür nicht öffnen. Du kehrst zurück zu deinem Pult und drückst den Alarmknopf. Du bist der Fensterputzer, der wie eine Spinne an der Außenfassade eines dieser großen Bürokomplexe in Peking hängt. Du hast noch 20.000 Quadratmeter Glasfläche vor dir zu putzen und hast heute erst 20 davon geschafft. Du lässt dich vom 74. zum 73. Stock herunter, tauchst dein Wischblatt in das Spülwasser ein und wischst die Glasfläche, befreist sie vom Dreck des Tages. In dem Raum, der vor dir liegt, siehst du eine merkwürdige Szene und gehst näher ran und drückst dir die Nase platt, als du mit dem rechten Fuß an den Wassereimer kommst und der fällt 200 Meter in die Tiefe und knallt Zentimeter neben dem Wachmann auf die Erde. Ein lautes Geräusch und ein Schrei mit einem darauf folgenden Fluch von draußen lassen dich hochschrecken aus deinem Schlaf. Eine Zeitung klebt in deinem schweißnassen Gesicht. Dann siehst du die Alarmlampe leuchten. Sofort schaust du auf dem Monitor nach. 73. Stock. Du siehst die wild gestikulierende Empfangsdame. Das reicht. Du ergreifst dein Funkgerät und gehst los zum Lift. Hinter dir schließen sich die Türen. Blitzschnell schießt der Lift in die Höhe. Trotzdem kommt es dir endlos lang vor und du zählst 30, 40, 50. Auf Stockwerk Nummer 73 schwingen die Türen zurück. Und du rast hinein in den Empfangsraum. Die Türe steht offen, du gehst weiter ins Büro und dann siehst du eine seltsame Szene. Ein Mann und eine ältere Frau, die aussieht wie Mao Zedong, liegen sich in den Armen, lachen, weinen. Gleich daneben der Vizepräsident. Fröhlich, auch seine Assistentin strahlt. Ein Fotograf stellt sich auf und stellt seine Kamera scharf. Du bist der Kommandant der Splittergruppe für ein anderes China. Mit deinen Kameraden hast du dein Gesicht geschwärzt. Ihr habt euch ein Büro im 72. Stockwerk, direkt unter der Etage der Weltbank, gemietet. Jetzt Uhrenvergleich, 20.30 Uhr. Es wird Zeit zu handeln. Du nimmst den Akkubohrer, setzt ihn unter der Decke an und bohrst ein kleines, feines Loch in die Decke. Plötzlich geht das Licht aus. Aber da du so gut ausgebildet bist, willst du diese Aktion zu Ende führen. Du nimmst dein Blasrohr, setzt es an, steckst eine Patrone mit dem langsam wirkenden Nervengas hinein und bläst es nach oben. Dann denkst du nach. Wieso ist das Licht ausgefallen? Du lässt dir den Plan reichen von einem deiner Kameraden und im Schein deiner Taschenlampe erschrickst du. Du hast das Büro verwechselt. Du bist ein afrikanischer Staatschef im Badezimmer deiner Suite im 73. Stockwerk. Du telefonierst gerade mit einem chinesischen Betonmagnaten. Am Vortag hast du die Ölquellen deines Landes gegen eine hohe Bestechungssumme vollständig an China verkauft. Der Chinese erklärt dir lächelnd, dass die Hälfte allen Betons, der in den nächsten 10 Jahren weltweit verbaut wird, in China umgesetzt wird. Und versucht dich zu überzeugen, in seine Firma zu investieren. Da fällt das Licht aus. Im Schlafzimmer zuckt die Prostituierte aus dem Geheimbordell zusammen, die dort wartet. Du suchst im Schein des Displays nach dem Lichtschalter, aber nichts tut sich. Jetzt tappst du unbeholfen durch den Gang nach draußen, als hinter dir die Tür ins Schloss fällt. Da stehst du nun, nackt, ein weißes Handtuch um deinen dicken Bauch gebunden. Du bist der gerissene Bordellbesitzer, der im 73. Stockwerk sein Etablissement eingerichtet hat. Zufrieden lächelnd stehst du in dem großen Raum, in dem es Gruppensex bei Kerzenschein gibt. Chinesische Geschäftsleute vögeln japanische Geishas. Du gehst durch den breiten Raum, durch das Gestöhne und legst dein Auge an die Tür. Dort fickt gerade der österreichische Botschafter eine deiner besten Huren. Du nimmst die Kamera, schießt ein, zwei Fotos und steckst die Kamera wieder weg. Dann gehst du vor die Tür und zündest dir zufrieden eine Zigarette an. Prima Erpressungsbilder, denkst du. 20.40 Uhr. Vor 10 Minuten sind plötzlich die Notstromaggregate in der Firma angesprungen. Du bist unter dem Namen Stainless Steel Mouse bekannt in der Hacker-Szene. Du hast dich ins Team von Microsoft eingeschlichen, die hier für die chinesische Regierung Spyware und Zensurprogramme erstellt. Heimlich arbeitest du an einem Virus, der die Kontrollsysteme im ganzen Land außer Kraft setzen wird. Plötzlich fühlst du dich ganz schummerig. Einen Moment später wirst du ohnmächtig. Dein Kopf schlägt auf die Taste. Enter. Das Virus wird in alle Netze abgesetzt. 2 Minuten später wird es in Peking dunkel. Du bist einer von 2 Taikonauten, die auf der chinesischen Weltraumstation lautlos um die Erde schweben. Als du nach dem Abendessen an eines dieser dickglasigen Fenster kommst und herausblickst, traust du deinen Augen nicht. Da, wo früher China war, ist plötzlich ein dunkler schwarzer Fleck. Nicht einmal die große Mauer kannst du von oben erkennen. Erschrocken schwebst du zur Kommandozentrale, drückst den Knopf und nimmst Kontakt auf zur Bodenstation, die in den obersten Etagen eines neuen Gebäudes untergebracht ist. Aber deine Stimme verhallt ungehört. Seit etwa 5 Minuten liegt das Personal bewusstlos am Boden. Du bist der chinesische Polizeipräsident in deinem geheimen Apartment im 65. Stock. Du stehst jetzt im Dunkel und siehst nicht mehr die Fotos von Hunderten von Hinrichtungen, mit denen du die Wände hier tapeziert hast. Jetzt gehst du in die Pose der Polizisten, streckst den Arm aus. Vor dir kauert imaginär ein Delinquent, dem du den Todesschuss setzen wirst. Du hast diese Hinrichtungsmethode entwickelt. Sie beschädigt die Körper nicht, sie tötet sie nur. Du kontrollierst auch den Organhandel, der mittlerweile blüht. Peng, sagst du, nachdem du den Zeigefinger durchgedrückt hast. Dann machst du dich auf den Weg zum chinesischen Restaurant, 10 Stockwerke höher im 75. Du bist ein berühmter chinesischer Künstler, der sein Geld hauptsächlich mit seinem Restaurant macht. Deine Geschäftsidee war, aus abgetragenen chinesischen Tempeln die Inneneinrichtung zusammenzustellen. Seit einer halben Stunde wartest du an diesem Abend allerdings auf Gäste. Der Stromausfall, denkst du. Da das Telefon nicht mehr geht, musst du selbst nachsehen, was die Ursache davon ist. Du gehst aus deinem Restaurant hinaus, schließt die Tür hinter dir und musst über das Treppenhaus hinuntergehen. Im 74. Stock stößt du auf einen hohen Polizeikommissar, der merkwürdig in sich zusammengesunken auf den Treppenstufen liegt. In der Luft ist ein beißender Geruch. Du hältst den Atem an und rennst 2 Stufen auf einmal nehmend hinunter ins Erdgeschoss, wo du um 21.23 Uhr ankommst. 21.24 Uhr. Du bist einer von Hunderten von Bauern und Wanderarbeitern aus Sichuan, die jetzt auf das Gelände der Weltbank strömen. Alarmiert durch die vorgebliche Entführung einer Bäuerin, unzufrieden mit den Lebensbedingungen, unzufrieden speziell mit den Geschehnissen um die Errichtung eines Themenparks, habt ihr euch zum Protest zusammengefunden. Du trägst einen weißen Sack, wie alle deine Kameraden. Jetzt kippst du ihn im Foyer der Bank auf den Marmorboden. Hunderte, tausende von Heuschrecken beginnen zu summen, zu springen, zu hüpfen. Ein Mann, atemlos und verschwitzt, der gerade die Treppe hinuntergerannt gekommen ist, wälzt sich auf dem Boden und versucht, die Insekten vom Körper zu bekommen. Schreiend läuft er ins Freie. Dann ein Ruf im 73. Stock. Ihr stürmt los, Ein Schritt. Hunderte. Die Stiegen hoch, die Treppen hoch. Metall, Glanzlichter. Du steigst hoch, du atmest, du keuchst. In der Nähe des 70. Stockes musst du über Körper von Kameraden steigen. Dir wird übel, schwindlig. Der Raum ist erfüllt von einem gewaltigen Summen. Du schlägst hin, neben dir ein schwarzer Körper, ein gewaltiger Bauch. Bevor du ohnmächtig wirst, spürst du das Kribbeln von Hunderten und Tausenden von Füßen, die über dein Gesicht hüpfen. 21.29 Uhr, dir wird schwarz vor den Augen. Du bist eine Heuschrecke, hungrig und heimatlos. Gerade eben hast du unter dem weißen Handtuch eines schwarzen Mannes nach etwas Fressbarem gesucht, aber musstest dich frustriert abwenden. Du stellst dein Facettenauge scharf und siehst in der Ferne die Seidenblume am Kimono einer japanischen Geisha. Auch das kannst du nicht fressen. Plötzlich nimmst du Witterung auf und folgst einer Geruchsspur. Du hüpfst durch die Gänge und siehst am Ende einen großen Dumpling auf einem Tisch liegen. Du springst wild entschlossen auf den Dumpling und haust deine Beißer in die Teigfülle. Als du so vor dich hin mampfst, hörst du, wie um dich herum eine Menschenmenge steht. Fröhliches Lachen, Frauen, die ihren Kopf nach hinten werfen. Freude. Komisch, denkst du. In den Gängen liegen die Menschen und hier dieses wilde Treiben. Du fixierst mit deinem linken Facettenauge den Dumpling und mit dem rechten siehst du, wie ein älteres Paar in der Ecke steht und wild miteinander knutscht. Kurz entschlossen nimmst du den Dumpling zwischen deine Vorderläufe, springst vom Tisch auf den Boden und vom Boden auf die linke Schulter des Mannes in dem schwarzen Anzug. Ihm gegenüber, siehst du, steht eine Frau mit einem merkwürdig hohen Haaransatz. Hier in der Ecke, direkt vor dir, knutscht der Vizepräsident der Weltbank mit Mao Zedong. Chinese Whispers. Eine Improvisation von und mit Daniel Aschwanden und Peter Stamer. Musik Oliver Stotz. Tongestaltung Hertha Werner Tschaschl und Gerhard Wieser. Regie Daniela Gassner. Produktion Österreichischer Rundfunk 2007.